Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's go to verse 20. Gehen wir zu Vers 20. And again, the Lord sees right through the clever reasonings of the wise and knows that it's all a scam. Und wieder, der Herr durchschaut die klugen Überlegungen der Weisen und weiß, dass alles nur eine Täuschung ist. You know, I think sometimes the passion is so beautiful because it makes the original language come alive. Ich finde die Passion-Übersetzung so schön, weil sie die Originalsprache lebendig macht. And you know, I know there's some people who like some good old translation, and I respect that. Ich weiß, dass es Leute gibt, die die guten alten Übersetzungen mögen, und ich respektiere das. But let me tell you why I personally am a fan of the Passion. Aber ich verrate dir, warum ich persönlich ein Fan von der Passion bin. Because where I compared it with the original Greek, it's mostly very accurate. Denn beim Vergleich mit dem griechischen Original ist sie meistens sehr genau. And then I have a second reason. Ich habe noch einen weiteren Grund. That when they translated some of our old Bible translation, als sie einige unserer alten Bibelübersetzungen machten, remember, words and meanings of words have completely changed. Denke daran, dass Wörter und Bedeutungen von Wörtern sich völlig verändert haben. They did not even have some of the words then that we actually have today. Gab es damals einige Wörter noch nicht, die wir heute haben? So I like, for instance, how here the Passion says. Mir gefällt zum Beispiel, wie die Passion hier sagt, that the Lord knows that the wisdom of these clever people is a scam. Dass der Herr weiß, dass die Weisheit dieser klugen Leute eine Täuschung ist. You see, they think, these people think, that they are actually really, truly wise and clever people. Diese Leute denken, dass sie wirklich weise und klug sind. But I have sat with so many people. Ich habe mit so vielen Menschen zusammengesessen. And they are so wise and so clever in the eyes of the world. Die in den Augen der Welt so weise und so klug sind. And I want you to understand, there's nothing wrong about being intelligent. Versteh bitte, es ist nichts Falsches daran, intelligent zu sein. The Bible does not say or not even imply that Christians are supposed to be stupid or dumb. Die Bibel sagt nicht und deutet auch nicht an, dass Christen dumm oder dämlich sein sollen. Not at all. Ganz und gar nicht. But it's talking about the wisdom that this world has, which the system of this world promotes. Aber sie spricht von der Weisheit dieser Welt, die das System dieser Welt fördert. And that is a scam compared to the wisdom of God. Und dass sie im Vergleich zur Weisheit Gottes eine Täuschung ist. So we always have to ask ourselves the way we live our lives. Wir müssen uns also immer wieder fragen, ob die Art und Weise, wie wir unser Leben leben, the way we make our decisions, und unsere Entscheidungen treffen, are these according to the wisdom of this world or are they according to the wisdom of God? Nach der Weisheit dieser Welt oder nach der Weisheit Gottes ausgerichtet ist. I've sat with many, many people who made very wise decisions according to the wisdom of this world. Ich habe schon mit sehr vielen Menschen zusammengesessen, die nach der Weisheit dieser Welt sehr weise Entscheidungen getroffen haben. But when I look the high price they paid for it, I keep saying to them, this cannot be the wisdom of God. Wenn ich mir aber den hohen Preis anschaue, den sie dafür bezahlt haben, sage ich ihnen immer wieder, das kann nicht die Weisheit Gottes sein. So remember. Denk daran. Just because it seems perfectly wise in the eyes of this world doesn't mean it is really wise. Nur weil es in den Augen dieser Welt vollkommen weise zu sein scheint, bedeutet das nicht, dass es wirklich weise ist. In fact, many times it is a scam in the eyes of God. In den Augen Gottes ist es sogar oft eine Täuschung. So that's why Paul concludes in verse 21, which is the logical conclusion. Deshalb schließt Paulus in Vers 21 mit einer logischen Schlussfolgerung. So don't be proud of your allegiance to any human leader. Seid also nicht stolz auf eure Zugehörigkeit zu einem menschlichen Leiter. Don't be proud. Sei nicht stolz. Let's go back and remind you of the context. Gehen wir noch einmal zurück und erinnern uns an den Kontext. Wasn't this the problem that they were so proud I'm of Paul, I'm of Apollos, I'm of Kephas. War es nicht genau das Problem, dass sie so stolz waren? Ich gehöre zu Paulus, ich bin von Apollos, ich gehöre zu Kephas. The context has not changed. Der Kontext hat sich nicht geändert. This allegiance to human leaders is foolishness in the eyes of God. Diese Treue zu menschlichen Leitern ist in den Augen Gottes eine Torheit. Yet think how common that is in Christian circles. Dennoch ist das in christlichen Kreisen weit verbreitet. It is so common that we want to connect to the great spiritual personalities. Wir möchten so gerne mit den großen geistlichen Persönlichkeiten in Verbindung treten. We want to be so proud of who we know. Wir möchten so stolz drauf sein, wen wir alles kennen. Oh, I know this man of God, I know the other man of God. Oh, ich kenne diesen Mann Gottes, ich kenne den anderen Mann Gottes. I know this person, that person. Ich kenne diesen und jenen Menschen. My dear friend. Mein lieber Freund. Paul warns us here that we must not be proud of our allegiance to human leaders. Paulus warnt uns hier, dass wir nicht stolz auf unsere Zugehörigkeit zu menschlichen Leitern sein dürfen. Why? Warum? Well, he answers that question. Darauf gibt eine Antwort. For actually, you already have everything. Denn in Wirklichkeit habt ihr schon alles. So look, you have everything. Schau, du hast alles. Through Jesus Christ, you don't need to be connected to some great, powerful man of God. Durch Jesus Christus brauchst du nicht mit einem großen, mächtigen Mann Gottes verknüpft zu sein. Through Jesus Christ and your connection with him, that's enough. Durch Jesus Christus und deine Verbindung mit ihm, das ist genug. We always have to keep reminding ourselves. Wir müssen uns immer wieder ins Gedächtnis rufen. That it is through our connection with Jesus Christ that we have everything we need and not through our connection to human leaders. Dass wir durch unsere Verbindung mit Jesus Christus alles haben, was wir brauchen, nicht durch unsere Verbindung zu menschlichen Leitern. Now, it is human wisdom to think that if you're connected to some special man of God, that's what matters. Es ist menschliche Weisheit zu denken, dass es nur darauf ankommt, dass man mit einem besonderen Mann Gottes verbunden ist. But that's not divine wisdom. Das ist keine göttliche Weisheit. So let's continuously live by the wisdom of God. Lasst uns beständig nach der Weisheit Gottes leben. And keep telling ourselves we are connected with him, through him we have everything. Und uns immer wieder sagen, dass wir mit ihm verbunden sind. Durch ihn haben wir alles. Then we will live the way that Jesus desires us to live. Dann werden wir so leben, wie Jesus es von uns wünscht. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.